Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, nämlich mit Hocker oder ja, also H-O-C-C-E-R, der sichere Messenger. Universal App Gratis App Versionsnummer 3.3.41 liegt vor. Sprachen Deutsch, Englisch, Größe 14,4 Megabyte, erfordert mindestens iOS 7.1 oder neuer und hat bei 435 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3 Sternen und ich lese die Beschreibung vor. Hocker ist ein Kommunikationsservice, der größten Wert auf den Schutz deiner Privatsphäre legt und Nachrichten und Anhänge mit einem größtmöglichen Maß an Sicherheit übermittelt. Unsere App steht allen Nutzern zum kostenlosen Download zur Verfügung und unterstützt das Verschicken von Anhängen jeglicher Größe. Hocker ist ein sicherer Ersatz für den traditionellen SMS-Service, der dann 3G LTE oder Wi-Fi verwendet, also WLAN. Verschicke Nachrichten, Bilder, Videos, Audiodateien, Kontakte, Standorte und vieles mehr kostenfrei und vor allem sicher. Ende-zu-Ende und Transportverschlüsselung. Alle Nachrichten und Anhänge werden mit bis zu 4096 Bit RSA 256 Bit AES verschlüsselt und gelangen dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sicher vom Sender zu einem Empfänger. Selbst wir als Serverbetreiber haben keine Einsicht in den Inhalt der übermittelten Daten. Hocker ist made in Germany und unterliegt den hohen Standards der deutschen Datenschutzgesetzes. Anonym und privat. Zur Registrierung benötigt Hocker keinerlei sensible und private Daten wie Telefonnummern oder E-Mail-Adresse. Deine Identität bleibt ausnahmslos anonym, denn jeder User ist für Hocker nur eine zufallsgenerierte Zahl, Client-ID. Auch deine Kontakte werden geschützt, keine Synchronisation deines Adressbuchs, keine Angabe privater Daten, Datensparsamkeit. Hocker-Basisfunktion, Textnachrichten, Fotos, Kamerabilder und Videos, Sprachnachrichten und Audiodateien, Kontakte, Standorte, PDFs und vieles mehr ungeachtet der Dateigröße verschicken. Gruppenchats ohne Begrenzung, kein vorgegebenes Limit der Mitgliederanzahl, Ende zu Ende und Transportverschlüsselung, In-App-Kontaktanfragen oder Nutzer hinzufügen per SMS und Mail, Freundschaftseinladung via Codeeingabe oder QR-Scan. Manuelle Schlüsselerneuerung und Verifizierung, Lesebestätigung, optional, abschaltbare Benachrichtigung, anpassbares Up-Download-Grenzen, besondere Hocker-Funktion, Geolocation-Kommunikation mit in der Nähe, sicher mit anderen Nutzern im direkten Umfeld kommunizieren, ohne Austausch von Nutzerdaten, gestengesteuertes Versenden von Nachrichten und Anhängen in der Nähe, weltweit Kommunikation, Chatte mit Hocker-Nutzern in der ganzen Welt, Import und Export aller Daten zur sicheren Verwaltung und Weiterleitung, Webserver, Mediensammlung erstellen und abspielen, Zugriffskontrolle, Passwortschutz mit Fahndungs Fotooption. Schlüsselmanagement, Import und Export und Schlüsselerneuerung bis 4096 Bit Länge. Anonyme Push-Benachrichtigungen in der Benachrichtigungszentrale. So, das war die ganze Beschreibung. Was soll ich sagen? Die App sieht schön aus. Und es ist halt ein Messenger, der anonym funktioniert und verschlüsselt ist. Kann man machen, muss man nicht. Ich hatte keinerlei Freunde, die das nutzen. Die meisten sind bei WhatsApp, klar. Einige bei Threema, Telegram. Einige nutzen iMessage, viele den Facebook Messenger nur. Da dann irgendwie Leute auf eine neue Plattform zu holen, das ist echt verdammt schwer. Wie gesagt, die App sieht sehr schön aus. Was sie mir so ein bisschen verleitet hat, ist, es kam ein paar Mal vor, dass dann irgendwie steht, der Schlüssel ist kaputt und spiele eine Sicherungskopie ein oder lösche alle Daten und mache alles neu oder irgendwie sowas. Wie gesagt, das kam ein paar Mal vor, das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen wird die App jetzt nach dem Test auch wieder fliegen. Ich habe einfach keinen Anwendungsbedarf dafür. Wer aber einen neuen Messenger sucht, der kann sich meiner Meinung nach Hocker durchaus einfach mal anschauen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.